Entschuldigung, kann man hier noch mit Karte zahlen? Vielleicht hilft da Vitamin B. Und es gibt Spiegelei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier kommt unser Mann für Blumen und Getier. Andere sagen auch Flora und Fauna. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir dort draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 131. Ausgabe. Heute an diesem wunderschönen 6. Februar 2024. Und da ist er auch schon ins Bild gerollt und wieder mit dabei, Marc, von links nach rechts. Hallo, grüß dich. Hallöchen. Heute mal von links nach rechts. Bitte? Wir haben ja gar kein Bild. Kein Bild. Ja, richtig, ja. Ach, heute mal ohne Bild. Aber von links nach rechts reingerollt. Das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch diese Sendung, dass wir von links nach rechts reinrollen. Ich habe keine Ahnung, worauf René darauf raus wollte, aber wir haben schon festgestellt, wir haben heute kein Bild. Ja, René, ist ja gut. Wir nehmen alle unsere Getränke in die Hand. Hoch die Tassen. Und prosten uns gegenseitig zu. Prost. Gesundet Neuet. Gesundet Neuet. René hat Johannisbeersaft. Ja, für die Kinder unter euch habe ich Johannisbeersaft, für die Erwachsenen ist Rotwein. Ich habe wie immer Yogi-Tee und der Marc trinkt einen Clan. Ich habe einen Leitungsheimer Spätlese, nicht zu verwechseln mit dem Rüpelheimer Nierentritt. Mhm. Ich habe aber dem noch etwas CO2 hinzugefügt. Der feine Herr. Ja, heute ist ja Mittwoch, da gönnt man sich auch mal. Map, falsch. Nicht. Heute ist mal Dienstag zur Abwechslung. Hat er gar nicht gemerkt, der Marc. Das ist absolut korrekt. Upsala, da wäre ja die Woche ziemlich kurz gewesen für dich. Und das von dem Mann, der René immer so scharf kritisiert, dass er das Datum nicht richtig kennt. Genau, dabei übe ich vor jeder Sendung das Datum. Deswegen ging das in den letzten Folgen noch nicht mehr schief. So ist es. Ist es dann eigentlich gesünder, Marc, Wasser mit Gas oder ohne Gas zu trinken? Nach allem, was man so hört, ist auf lange Sicht ohne Gas wohl besser. Mhm. Aber so zwischendurch würde ich fast sagen, nee, ist Mistgas besser, weil ich glaube, da können sich dann so Keime und so nicht so schnell vermehren. Aber lagert mich nicht drauf fest. Gut, das weiß ich nicht wirklich. Stefan, mit oder ohne Gas? Ohne. Ich auch ohne. Wenn Gas, dann wenig Gas. Bei mir, wenn Gas, dann keins. Viel. Ja. Weil wenn viel Gas, dann lieber Sekt saufen, ist klar. Mit viel Sprudel, genau. Na? Naja, Sekt ohne und Sekt nur mit wenig Sprudel, glaube ich, ist dann auch ein bisschen komisch. Ja. Aber ist ja, nur meine Meinung. Da sind wir wieder mit Folge 131. Ihr Lieben, wie geht's? Wie steht's? Was gibt's Neues? Wie habt ihr die letzten zwei Wochen verlebt? Ich möchte gleich mal anfangen. Ja, dachte ich mir. Ich möchte gleich vorneweg Disclaimer, nicht, dass ihr denkt, ihr hättet das letzte Woche schon von mir gehört oder vor zwei Wochen. Heute ist so ähnlich wie letzte Woche, wie vor zwei Wochen. Nur anders. Nur ein bisschen anders. Ich war wieder auf Birding-Tour, ne? Also bin wieder durch den Wald gestiefelt. Der Vogelkieker. Und habe Vögel gekickt und habe eine ganz interessante Deckung gemacht. Die von euch, die Instagram haben, die werden ja bereits gesehen haben, einen kleinen Teaser für das, was ich jetzt erzähle. Ich habe nämlich eine sehr gruselige Entdeckung gemacht. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja im Ostdorfer Wäldchen unterwegs bin. Das ist ein Wald, der an dem Ort eines ehemaligen Dorfes war. Und zwar im Grenzbereich Berlin-Brandenburg. Leider zu sehr in der Schuss- und Sichtlinie der Grenzsoldaten wurde das Dorf platt gemacht. Und ist zu einem wilden Wald verwildert über die Zeit, die Mauer da gestanden hat. Und wenn man jetzt durch den Wald geht, findet man noch so Reste des abgerissenen Dorfes, also so irgendwie in Bäume über Jahrzehnte eingewachsene Metallzäune, irgendwelche Betonlöcher im Boden, Pflastersteine im Wald. Hilf uns doch mal, wo finden wir das? Das finden wir im Süden von Berlin. Und zwar, das ist am Rande des Stadtteils Marienfelde, Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg. Mhm. Ansonsten Ostdorfer Wäldchen findet man auch ganz schnell in Google. Es ist, muss ich auch dazu sagen, kein wirklicher Lost Place. Es ist halt ein komplett wilder Wald. Da liegen mehr Bäume, als dass welche stehen. Also da kümmert sich auch keiner, was sehr, sehr gut ist für die Natur. Und du läufst da, wenn du da durchläufst, besteht im Sommer Verirrungsgefahr, wenn da viel grün gewachsen ist, weil man, ja, es gibt halt nicht wirklich Wege dadurch. Und ich bin da durchgestiefelt und wollte zu einem Spot, wo ich einen Mittelspecht entdeckt habe bei meiner letzten Tour. Ein Mittelspecht, werdet euch fragen, was ist das wohl für ein sonderbares Getier? Fürs normale Auge sieht es aus wie ein Buntspecht. Haben wir bestimmt alle schon mal gesehen. Nicht klein, nicht groß, sondern mittel halt. Ja. Und der Mittelspecht, der ist tatsächlich ein kleines bisschen kleiner. Es gibt dann noch den Kleinspecht und es gibt auch noch den 3-Zehn-Specht, aber der Mittelspecht war es. Ja. Klingt nach einem Gendefekt, der 3-Zehn-Specht. Genau. Und auf jeden Fall bin ich an der besagten Stelle und gucke so und wagte mich dann noch mehr abseits von den halbwegs begehbaren Stellen und habe auf einmal so ein Steingemäuer, also in so einen kleinen Erdwall eingelassen gesehen. Also sah aus wie so ein Steintor und war schon ziemlich gruselig, weil es sah jetzt nicht verrottet aus, sondern wirklich so, als wenn das noch so in Benutzung ist. Und auf dem Steintor war eine Marmorsteinplatte, da stand drauf, glaube ich, Ruhe in Frieden oder irgend sowas. Oder Ruhestätte stand drauf, genau. Und man konnte reingucken und hat auch eine alte Bunker-Metalltür gesehen. Und das war schon so mitten im toten Wald, so ein Ding. Hatte mich schon echt ein bisschen gegruselt. Mhm. Aber dann sind wir ja froh, dass du wieder hier bist heute. Ja. Und jetzt hat das natürlich auch einen Sinn und einen Zweck, dieses Teil, weil es ist tatsächlich in Benutzung. Es handelt sich nämlich um einen Fledermauskeller. Das heißt, irgendwann wurde festgestellt, dass dort Fledermäuse nisten. Und da wurde dieser Ort dann kurzerhand zum Naturschutzbereich erklärt. Also wird auch darauf hingewiesen, dass es sehr hohe Bußgelder und Strafen gibt dafür, wenn man da irgendwas anfasst, verändert oder die Ruhe stört. Ja, aber war schon sehr, sehr geil. Also kann ich nicht empfehlen, weil, also ich werde auch nicht verraten, wo es genau ist. Ihr wisst nur in dem Wald. Viel Spaß in dem Wald. Vielleicht findet ihr es ja. Ja, also man kennt vielleicht aus dem Verkehrspunkt die Ostdorfer Straße. Das ist ja da irgendwo, ne? Nee, genau. Die ist da eben nicht. Doch, sicher. Die Ostdorfer Straße ist da tatsächlich auch. Ja. Und zwar ist es die Rückseite. Die ist überhaupt nicht in Tempelhof-Schöneberg. Die Ostdorfer Straße. Die ist wo? Die Ostdorfer Straße, da gibt es sogar einen S-Bahnhof Ostdorfer Straße. Und das ist nicht da in Schöneberg, das ist mehr Steglitz. Also wir reden ganz doll vom Süden. Ja, genau, richtig, ist ja richtig. Lichterfelde Süd ist aber nicht Marienfelde. Nein, also jetzt um die Geografiekenntnisse, für die sich im Süden von Berlin nicht so auskennen, kurz aufzubessern. Wie soll ich es erklären? Wenn man wir gucken jetzt auf ein Kartenviereck, sehen rechter Hand Marienfelde, sehen dann in der Mitte Brandenburg und sehen nördlich Lichterfelde. Genau. Weil Lichterfelde und Marienfelde sind quasi sehr gute Nachbarn. Nachbarn, ja. Und deswegen ist die Ostdorfer Straße tatsächlich, weil sie nämlich nicht in Marienfelde ist, sondern aus Brandenburg durch Berlin nach Lichterfelde führt. Und dann wissen wir auch, wo Ostdorf ist. Oder wo Ostdorf war und wo dann eben auch das Ostdorfer Wäldchen ist. Es ist tatsächlich direkt an der Ostdorfer Straße. Cool, das ist cool. Auch die Ostdorfer Straße kenne ich. Ja, auch sehr interessant in der Gegend. Park Range, glaube ich, heißt das. Ein ehemaliges Truppenübungsgelände im Westberliner Raum dann, also nicht in Brandenburg. Also das heißt nördlich der ehemaligen Grenze. Ein Truppenübungsplatz für die Amerikaner, wo sie eine U-Bahn-Station sogar nachgebaut haben. Und dort quasi in einem überirdischen Bahnhof, so wie man ihn auf der U5 kennt, am östlichen Ende der U5, hatten sie so zum Üben. Wahrscheinlich lange bevor die U-Bahn da draußen fuhr, aber sie hatten halt einen Truppenübungsplatz in Lichterfelde. Und dieses Gelände ist jetzt auch Naturschutzgebiet aktuell. Und auch in der Ecke, jetzt haben wir gleich Berlin kennengelernt, zumindest im Süden, entsteht gerade ein neuer Stadtteil, Neulichterfelde. Da wird ein ziemlich großes Gelände Wald entfernt. Und also Wald ist da nicht, also Wiesen und Felder. Das wird Neulichterfelde. Bald auf eurer Berliner Landkarte zu finden. Naja, einen Teil davon gibt es ja schon. Genau. Ja, haben doch schon angefangen. Ja. Man wandert jetzt ein bisschen nach Süden. Park Range ist davon nicht betroffen. Genau. Ja, cool. Da haben wir doch schon ein bisschen Erdkundeunterricht wieder im Podcast. So, ja, aber damit haben wir alles. Das? Unser Berlin-Part haben wir damit jetzt erfüllt. Richtig. Mathe liegt uns ja nicht so hier, haben wir ja festgestellt, ist nicht so ein gutes Fach für einen Podcast. Ich hätte noch Bio oder Chemie anzubieten. Wer möchte? Nee, du kannst den Blödsinn mal lassen. Wir waren eigentlich gestartet in die Frage, naja, wie geht's euch denn so? Was habt ihr die letzten zwei Wochen gemacht? Wie geht's dir denn so, Marc, biologisch und chemisch? Erzähl doch mal, Marc. Oh Gott, furchtbar. Ganz furchtbar. Furchtbar. Ach, liebe Leute da draußen, das sind eigentlich so Sachen, die erzählt man hier nicht. Und ihr glaubt nämlich, was hier so hinter den Kulissen irgendwie alles so abgeht, womit man sich so rumplagen muss. Natürlich will man alle zwei Wochen irgendwie hier so einen Podcast machen. Natürlich freut man sich drauf. Es ist ja auch so ein bisschen Zeit für sich. Es ist zwar einerseits Arbeit, aber andererseits ist es eben auch Freizeit. Das wird natürlich ein bisschen erschwert durch solche Sachen wie, oh ja, ich bin jetzt mit der Arbeit fertig, jetzt muss ich noch schnell nach Hause und was weiß ich, vielleicht noch ein paar Witze raussuchen für die neueste Folge. Oh, blöd, gab es wieder einen Unfall auf der U-Bahn-Strecke, deswegen fährt die U-Bahn sehr unregelmäßig. Jetzt habe ich zwar eine erwischt und stehe drin, aber jede Station sagt da, pass auf, also ich weiß noch ja nicht, wie weit wir fahren können. Wahrscheinlich muss der am Platz aussteigen. Vielleicht so ja schon hier, ja, ist das. Wie heißt denn das Ding? Südring? Nee. Südstern. Ja, musst du Südstern schöne Kirche aufsteigen. Haben vielleicht Südstern. Kannst du noch bis Heimatplatz weiterfahren, aber dann ist wahrscheinlich Schluss und du machst dir schon Gedanken, wie du von da aus dann nach Hause kommst und schaffst es überhaupt zeitlich noch und auf dem Weg nach Hause ärgerst du dich dann. Dass hier ein großer Kühlschrank vorm Haus einfach hingeschmissen wurde und wird seit Tagen irgendwie passiert da nichts. Wer sagt, das war so, der stand einfach eines Tages, stand der einfach da und dachte so, okay, den hat er jetzt da hingestellt, schön sauber, ordentlich an die Straße gestellt, aufrecht. Hast du nicht weiter bei gedacht, hast ihn morgens noch gegrüßt, bevor du zur Arbeit gegangen bist, kommst abends wieder, stellst du fest, oh, ich glaube, der musste sich mal hinsetzen. Ich glaube, der wohnt oder, da. Oder jemand hat ihn umgetreten. Ja, und seitdem liegt er da seit 3-4 Tagen. Also, du, da gibt es doch die Ordnungsamt-App. Ja, wunderbar. Na, bis die mal irgendwie tätig werden, also erstmal bis die was mitkriegen, okay, die kann man triggern. Nee, kann man sich ja melden und kann man sagen, kommen Sie mal vorbei, kicken Sie mal, was ist denn das hier? Aber bis da wirklich was passiert, darf ich mich bitte einfach mal aufregen? Ich bin Berliner, ich brauche das. Ja, dafür klingt es aber ganz entspannt, finde ich. Ach so? Ja. Ich glaube, das Ordnungsamt würde sich über den Zustand des Kühlschranks erkundigen und wenn du sagst, der liegt, dann würden die den garantiert abholen kommen. Würden sie ihn wieder hinstellen. Ja, ja genau. Genau mit sowas rechne ich. Naja, und dann meine Tina, der geht es irgendwie auch nicht so gut. Das ist auch so eine ganz blöde Geschichte. Eigentlich auch wieder etwas, was man hier gar nicht erzählt. Aber Tina ist krank. Wir sind doch unter uns. Ja, hört genau, hört der Ekel nicht zu. Wir sind doch unter uns. Tina ist krank. So, dann hatte sie irgendwie Schnupfen. Aber dann hatte sie den nur einen Tag. Und dann war am nächsten Tag war dann irgendwie alles wieder weg. Und schon gedacht, so, na wunderbar, ist ja über den Berg. Dann bekam sie irgendwie Fieber. Und dann war das aber schon richtig ordentlich. Irgendwie 38,5 oder wo du sagst, naja, das ist aber schon. Hat ein paar Tage gedauert, bis das wieder runtergegangen ist. Und dann war sie eigentlich schon kurz wieder vor dem zur Arbeit gehen. Und zack, auf einmal kommt der Schnupfen wieder. Aber mit Macht. Und du sitzt bloß immer hier zu Hause und denkst so, boah, na, das ist nicht gut für allgemeine Wohlbefinden, weder für sie noch für mich, noch für sonst irgendjemanden, weil sie ist hier zu Hause mehr oder weniger eingeschlossen, sie kann ja nicht viel machen und soll noch nicht viel machen. Jetzt fällt dir so langsam die Decke auf den Kopf. Ich meine, man kommt ja von der Arbeit abends nach Hause und freut sich aufeinander und dann so, sagst du, na, Schätzchen, wie geht's dir heute? Kommen dann schon mal Antworten wie, lass mir in Ruhe, wie oft soll's mähen? Natürlich scheint mir nicht die Sonne aus dem Arsch, ich sitze seit 2 Wochen hier auf der Couch rum. Badadada. Aber ja, kann ja man alles nachvollziehen, ist an mir selber schon so gegangen. Es macht gerade die Runde. Ach, furchtbar, ja, das ist furchtbar. Das und wie lange es jetzt noch dauern wird, keine Ahnung. Ich bin nur heilfroh, dass ich bisher mich nicht angesteckt habe. Aber wer weiß, was noch kommt. Also genau, fragt mich bloß nicht, wie es mir geht. Ich also bin gerade in bester Berliner Meckerstimmung. Auf Holz klopfen, perfekt, weil mich hat es bis jetzt nicht erwischt und das soll auch so bleiben, gefälligst. Ja, dann würde ich erstmal sagen, gute Besserung an die liebe Tina. Wir kennen sie ja auch sehr gut. Wenn ich zu Wort komme, werde ich das gerne ausrichten. Das ist schön. die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch im Moment, glaube ich. Ja, Stefan, du, weil sie eh am Schneuzen ist. Weißt du, warum du da drum herum gekommen bist? Nein. Du bist eine Maschine. Du kriegst höchsten, richtig, Maschinenschaden. Richtig. Ne? Aber erzähl mal, hast du was von der Biologie und Chemie zu erzählen aus den letzten 2 Wochen? Nein, aber ich habe mir natürlich eine Frage ausgedacht, aber die werdet ihr garantiert nicht beantworten können. Das heißt, du willst gar nichts erzählen von dir? Ist dein Privatleben so geheim? Ja, also meine letzten 2 Wochen waren auch sehr aufregend. Kaum Freizeit, viel gearbeitet, viel für private Projekte gemacht und natürlich viel beim Volleyball gewesen. Das ist jetzt nochmal so die, sozusagen die Crunch-Time der Saison, weil es jetzt gerade noch ordentlich Spiele abzuwickeln gibt. Und ja, bin ich auch teilweise unter der Woche unterwegs, was sehr viel Spaß macht. Und dann hast du halt Tage, wo du nach Hause kommst und dich direkt ins Bett legst, ohne mal den Fernseher anzumachen oder so. Das ist auch ganz nett. Findest du? Ja, klingt doch gut. Kann ich mitleben. So, dann also, gefällt mir im Moment richtig gut, muss ich sagen. Dann wären wir jetzt bereit für deine Frage. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute etwas verfrüht aufzeichnen, damit ich das zeitlich hinkriege, damit ihr eine schicke neue Version, wollte ich gerade sagen, da kam der Softwareentwickler in mir durch, eine schicke neue Folge von uns. Genau, und diese Folge ist übrigens ein Major-Update. Wir gehen direkt von der 130 auf die 131, richtig, und lassen den ganzen Rest dazwischen einfach aus. Mit Breaking Changes. Nein, gut. Ja, meine Frage, ihr müsst ihr nicht beantworten, wir können die dann auch überspringen. Es geht um Vitamine, und zwar um die B-Vitamine. Kennt ihr denn die entsprechenden medizinischen Begriffe dafür, für die ganzen B-Vitamine? So, da müssen wir kommen. Kommen wir zum Witzbattle. sicher. Nee. Also B-Vitamine natürlich alle. B1, du meinst so sowas wie 500. Das ist ja hier Vitamin B1, das ist Thiamin. Genau. Das weiß ich noch. Riboflavin. Das ist Vitamin B2. Ja. Dann müsste ich jetzt springen. Ich glaube, Vitamin B7 ist dann Biotin. B9, Biotin, richtig? Folsäure, B9. Absolut richtig, Marc. Wow, Moment. Gibt es denn ein Vitamin B, was wir alle kennen, wo wir nur die Nummer nicht wissen? Also Folsäure, die haben wir eigentlich schon genannt. Folsäure, Biotin und Riboflavin, das sind, glaube ich, die Nummern am ersten. Ich kenne nur Folsäure. Folsäure ist Nummer? 9, B9. Warum heißt eigentlich Vitamin? Warum gibt es so viele Vitamin B und so wenig Vitamin A und Vitamin C? Warum gibt es Vitamin dann, C1? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich könnte die Bibel holen und nachlesen. Ich habe jetzt aktuell erst gelesen, es gab eine Zeit, da hieß es, wenn es nicht in der Bibel steht, dann ist es nicht wichtig, dann lohnt es sich nicht, den Kopf darüber zu zerbrechen. Das war der Grund, warum Wissenschaften in dieser Zeit nicht so floriert sind. Genau. Ja, ich kann es ja mal sagen, ihr könnt ja mal sagen, welches das ist, Niacin. B3. B3, genau. Dann haben wir noch Pantothensäure. Moment, warte mal, willst du uns auf Wer wird Millionär vorbereiten? Oder? Nein, ich glaube, ja, gut, Vitamin B5, das weiß man, richtig, ja. Das ist ja Schulwert. Also, und okay. Eins kennt ihr auf jeden Fall, zwar nicht vom Namen, Cobalamin ist das berühmte Vitamin B12, würde der Marc jetzt sagen. Aber es heißt ja 12. Das heißt nicht 12, es heißt 12. Sehr, sehr schön. Richtig. Ne? Wichtig ja. ist eigentlich, es ist weniger wichtig zu wissen, welche es gibt und wie man die nennt, sondern wofür es eigentlich gut ist. Das hat mich jetzt nämlich wirklich, also jetzt kommt ja wahrscheinlich der interessante Fakt dieser ganzen Hinarbeitung. Stoffwechsel, Blutbildung, Hormonbildung und auch fürs Nervensystem sehr wichtige Vitamine und Stoffe. Warte, was hört Stefan? So. Hör mal kurz weg. Marc, will der uns gleich irgendwas verkaufen? Na, klingt so, oder? Na, warte mal, wo das hingeht, die Reise. Ja. Und spannend ist ja, es gibt nur 8 B-Vitamine und das waren genau die. Aha. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 und 12. Das ist ja noch weniger durchdacht als die Streckenbezeichnung bei U- und S-Bahn. Richtig. Soll ich dazu was sagen? Deswegen habe ich ja auf jeden Bio Fall. Und Chemie gehasst. Chemie war das Erste, was ich abgewählt habe. Nee, ich nehme an, die Zahlen, das ist keine Durchnummerierung, sondern das ist die Anzahl der entsprechenden Molekülketten. Wollte ich gerade so sagen. So wie bei den Alkoholen. Oder Alkane, Alkene, was es da alles gibt. Aber eigentlich will ich hier keinen Infopodcast draus machen. Nein. Aber und schon gar nicht einen Schulpodcast. Mich interessiert trotzdem, was ist denn ein Vitamin? Eine organische Verbindung. Ja. Okay. Das ist geraten, Stefan. Nein, das ist eine Abkürzung. Oh, ich habe für unseren Vitamin-Podcast natürlich auch ein paar sehr, sehr interessante Fakten. Wusstet ihr, dass das Vitamin A 1913 entdeckt wurde? Und zwar aus Fischleberöl isoliert. Damit hat man die nächsten Tage übrigens weitergemacht und hat dann Vitamin D und B und E und so weiter entdeckt. Alles aus Fischleber, Eier, Weizenöl, Leber, Reiskleie. Ja. Ja. Nein, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, Marc, dass du da direkt ein paar Begriffe nennen konntest. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber Hut ab. Ja, weil ich mir einmal die Mühe gemacht habe und mal ein Browserfenster offen hatte, wo ich mal gleich googeln konnte. Genau, ne? Also ich bin ja mehr der Freund so von Ascorbinsäure, ne? Das ist mehr so mein Ding. Die mag ich richtig. Ascorbinsäure, das ist Vitamin C. Nicht zu verwechseln mit Acetylsalicylsäure. Das kennen wir als Aspirin. Ja. Vitamin Aspirin. Oder, ich kannte Vitamin B ja bisher nur aus dem beruflichen Umfeld. Eben, ne? Vitamin Beziehung. Richtig, das kennt man. Da hatte ich Vitamin B1 bis B100 schon komplett durch. So ist es. Wir sind also, was abgeglotten. Genau, vielleicht nur als letzte Information dazu. Passt auf euren Ascorbinsäurehaushalt auf. Haltet den wirklich ausgewogen, denn Mangel an Ascorbinsäure kann schnell in Skorbut enden. Und das wollen wir wirklich nicht. So Skorbut ist etwas, was natürlich seit quasi Jahrhunderten irgendwie ausgestorben sind. Es handelt sich um einen Vitamin-C-Mangel und man kennt das irgendwie von alten Schiffsreisen. Also sich so wie wir machen uns mal auf den Weg und entdecken mal Amerika. Da sind wir ein paar Monate auf Wasser unterwegs und keine Möglichkeit, irgendwie frische Nahrung und Wasser mitzunehmen. Mhm. Und da sollte man Vitamin C dabei haben. War das das, wo die Knochen weich wurden? Kein Thema mehr. Bitte? War Skorbut das, wo die Knochen weich wurden und man so dann so eine gebogene, gebeugte Haltung hatte? Ja, zumindest sind dir die Zähne ausgefallen. Gut. Ja, egal. Ist ja durch das Thema. Reden wir jetzt über die Zeichen. Stunde ist vorbei. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu einem neuzeitlichen Thema, würde ich vorschlagen. Oh ja. Ja, und jetzt ist die Frage, werden wir motorisiert oder kümmern wir uns mehr um ein monetäres Thema? Okay, pass mal auf, das ist eine gute Idee. Wir gehen chronologisch durch. Jetzt, wo wir Skorbut überwunden haben, wir haben Vitamin C entdeckt und alles andere, sind wir bei der Erfindung der Eisenbahn. Endlich. Stefan, wer hat die Eisenbahn erfunden? Die Deutschen. Genau, die Deutsche Bahn. Hat die Eisenbahn. Die Deutsche Bahn hat erfunden. Ist das nicht so aus der Dampfmaschine hervorgegangen? Na klar, die Dampflok war doch. Und wisst ihr, wo die Dampfmaschine herkommt? Ursprünglich? Nein. Nee. Wo die ihre Wurzeln hat? Im Bergbau. Ah. Die Dampfmaschine wurde damals genutzt, um im Bergbau irgendwie Wasser nach oben zu pumpen. Und dann hat man irgendwann gesagt, ist ja geil. Lass und damit mal so einen Zug mit Erdbaugütern fahren. Und das fand man so cool, dass man das Ganze in der Oberwelt ausprobiert hat. Und auch Menschen transportiert hat. Der Rest ist Geschichte, genau. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema eigentlich. Klar. Das ist ja ein Knaller. Ich werde mir gleich eine Bahnkarte holen. Das ist ja spannend. Wir kommen auf das Thema ja nur, weil ich muss ja meine Schuld aus der letzten Folge begleiten. Schlimme Bahnhöfe. Ganz schlimme Bahnhöfe will ich jetzt hören. Nee, also da zäumen wir das Pferd von hinten auf. Das werden wir auch gleich tun. Die Originalmeldung lautet ja, es gibt diesen European Railway Station Index von 2023 und in diesem Railway Station Index wurden europäische Bahnhöfe bewertet, genau, danke Stefan. Und Bewertungskriterien waren in erster Linie Passagierfreundlichkeit. Also gibt es da Einkaufsmöglichkeiten, fahren da mehrere Zugunternehmen los, wie lange muss man warten, gibt es da Klos, sind die Klos benutzbar, also ganz, ganz viele Kriterien, die dann mit Punkten versehen wurden. Und wir fangen mal an mit The Winner. The Winner ist, Stefan, du hast den Bericht auch gelesen, ne? Nein. Ah, okay, sehr gut. Hab mich ja auf deinen Vortrag gefreut. Ja, dann gestalten wir das Ganze mal ein bisschen interaktiv. Welcher europäische Bahnhof hätte es denn deiner Ansicht nach verdient, auf Platz 1 zu kommen? Europa, sagst du. Europa, ja. Und wir reden reden logischerweise von Bahnhöfen, wo Zugverkehr hält, also kein S-Bahnhof. Wo Zugverkehr hält. Du darfst auch ein Land sagen, wenn du willst. Falls es könnte Italien oder Schweiz sein. Ja, die Schweiz ist es. Hey, Marc, hat dich schummelt. Ja, richtig. Also Zürich Hauptbahnhof, Platz Nummer 1. Mit sagenhaften 102 von 100 erreichten Punkten. Nein, also 102 Punkte hat er erreicht. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kleiner Applaus. Dankeschön. Cool. Die Schweizer. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Das ist der eigentliche Grund unserer Meldung. Denn wir fangen jetzt mal von hinten an. und gehen mal die letzten Plätze durch, weil Deutschland ist sehr gut vertreten in dieser Liste. Ah, ja. Auf Platz Nummer 50, schlechtester europäischer Bahnhof mit 39 Punkten, das sage ich einfach dazu, damit man das Verhältnis ein bisschen sieht. Hauptbahnhof, es ist ein Hauptbahnhof in Bremen. Das war sehr reißerisch gerade. Also Platz 50, schlechtester Bahnhof, stimmt ja nicht. Es gibt ja mehr als 50 Bahnhöfe. In deiner Skala ist es der schlechteste. Dann wurden nur die ersten 50 Bahnhöfe bewertet. Okay, richtig. Dann sagen wir mal so, herzlichen Glückwunsch Bremen für den 50. Platz. Immerhin auf die Liste geschafft. Eben, wollte ich auch sagen. Dabei sein ist alles. Ja, Platz Nummer 49 geht an München-Pasing. Mit 52 Punkten, also sieht man schon einen bedeutenden Abstand. Ja. Wenn ihr also die Wahl habt zwischen Bremen und München-Pasing, dann nehmt doch den Bremener Hauptbahnhof. Die Plätze 48 bis 46 teilen sich drei Berliner Bahnhöfe mit jeweils 54 Punkten. Gratulation, nämlich, oder? Nämlich Berlin-Ostkreuz, Berlin-Gesundbrunn und Berlin-Zoologischer Garten. Alle drei. Alle gleich schlecht. Also ich muss dazu sagen, Gesundbrunnen war ich noch nie gewesen, also nicht bewusst. Ja, Ostkreuz war ich überrascht. Ist das ein Fernbahnhof? Es ist der größte Umsteigebahnhof in Deutschland, würde ich schon sagen. Weil da halten zahlreiche Linien von der Straßenbahn bis zur S-Bahn über den Regionalverkehr. Und ich glaube, es ist nur Regionalverkehr. Ja, zählt aber als Fernbahn. Punkt. Ja. Also was mich gewundert hat, ist zum Beispiel, ich habe Ostbahnhof auf der Liste gar nicht gefunden. Der ist so hässlich, der hat es nicht auf die Liste geschafft. Also der Ostkreuz ist natürlich auch Fernbahnhof, weil der Intercity zwischen Rostock und Dresden hält ja dort. Und so würde ich mal sagen, verdient, weil also schön ist der wirklich nicht. Aber er ist schöner als der Bahnhof in Bremen. Also offenbar. Würde ich jetzt auch mal so sagen. War schon mal jemand von euch in Bremen auf dem Bahnhof? Nein. Ich auch noch nicht. Kann mich nicht erinnern, ich denke nicht. Warum fährt man denn auch nach Bremen? Ja, weil man da wohnt vielleicht. Weil man da Fisch kauft. Also ich würde ganz gerne noch eine Lanze brechen für die Berliner Bahnhöfe, weil. Aber jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt, ja, wie gesagt, unter den fünf schlechtesten. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimm mal 6 ruhig, die 6 schlechtesten. Da ist nämlich Essen Hauptbahnhof auch noch mit dabei. Hä? Naja, meinetwegen. Also unter den 6 schlechtesten sind 3 aus Berlin. Das soll aber nicht heißen, dass alle Berliner Bahnhöfe so wahnsinnig schlecht abschneiden. Nein, unter den 5 besten. Wir haben ja schon gesagt, der am besten bewertete mit 102 Punkten war Zürich Hauptbahnhof. Aber auf Platz 3 ist dann schon der Berliner Hauptbahnhof. Nee, ich versuche jetzt zu arbeiten. Der Berliner Hauptbahnhof immerhin mit 90 Punkten. Das wiegt die anderen drei. Was die Qualität der Bahnhöfe in Berlin angeht, gibt es offensichtlich eine breite Spanne. Und jetzt geht es noch weiter mit Berlin, denn auf Platz Nummer 18 ist welcher Berliner Bahnhof? 77 Südkreuz. Punkte. Nein. Der andere. Alexanderplatz. Ah, okay. Gefolgt von auf Platz 22, also knapp gefolgt, ne? 18-22, gefolgt von Berlin-Friedrichstraße. Mhm. 75 Punkte, nah dran. Und der von dir eben genannte Berliner Bahnhof Südkreuz, der ist auf Platz 32 mit 65 Punkten. Verstehe ist ja noch, wie der nicht. Vor der Umbenennung hieß. Südkreuz? Ja, natürlich. Ja. Nee, Südkreuz? Nee, du meinst Ost? Nee, Südkreuz? Südkreuz. Südkreuz hieß doch ganz anders. Papestraße, oder? Papestraße? War das nicht Papestraße? Also doch, General-Papestraße. Ja, nicht so ein, sagen wir mal so, es hat ein kleines Geschmäckle, dieses Papestraße-Ding. Da ist nämlich eine große ehemalige NS-Anlage, die als Büroanlage benutzt wird. Ich weiß nicht, ob man da, also es hat keine schöne Geschichte. Man kommt drauf. Vielleicht ist es deswegen Südkreuz. Außerdem hört sich immer viel geiler an. Da denkt man, da kann man umsteigen. Genau, ja, der hieß vorher Papestraße, so ist es. Und dann wurden ja die Himmelsrichtungen sozusagen genutzt. Ja. Dann nennen wir doch mal den Nordbahnhof. Ah, nee, den gibt es ja. Nordkreuz. Aber es gibt kein Nordkreuz. Richtig, das wäre Gesundbrunn. Weil du hast dort ja Nordbahnhof und gleich dahinter kommt, würde ja dann Nordkreuz folgen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Da müssen Sie Nordbahnhof. Nordbahnhof sehr empfehlenswert, weil dort ist eine Mauergedenkstätte. Das müsste Nordbahnhof direkt sein sogar. Mhm. Ein Stückchen Mauer, original, weiß ich nicht, belassen oder nachgebaut, mit Grenzstreifen, mit gehakten Sand, mit Wachturm und Hinterland- und Vorderlandmauer. Und man kann von einem Aussichtspunkt aus auf diesen Grenzstreifen gucken. Sehr, sehr cool, komplett kostenlos. Wenn ihr mal Berlin-Besuch da habt oder selber Berlin-Besuch seid, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ja, und ihr habt es gemerkt, liebe Zuhörer, die Platzierungen sind leider in unterschiedlicher Platzierungsreihe erfolgt, wie man es natürlich von Zugfahrten kennt. Genau so ist es. Bla, bla. Wir haben jetzt hier gesagt, welcher Bahnhof auf welchem Platz ist, aber wir haben überhaupt nichts darüber erfahren, was eigentlich die Kriterien sind. Also warum haben wir in Berlin so viele schlechte Bahnhöfe und was macht einen schlechten Bahnhof an der Stelle aus? Also, da warst du kurz eingenickt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ja. Bewertungskriterien waren Kunden- oder Passagierfreundlichkeit. Wir können kurz rübergehen, da sind Sachen wie Restaurants, Takeaways, ob es Lounges gibt, ob man... ob der Bahnhof eine App hat, ob es kostenloses Wi-Fi gibt, ob er international benutzbar ist, also Mehrsprachigkeit. Genau, die Wegeführung, Ausschilderung. Genau, die Verzögerungszeiten der Züge. Ich will natürlich nicht auf eine Nennung der Kriterien hinaus, sondern auf ein bisschen Station-Shaming. Dass man einfach sagt, also dieser Bahnhof, ist ja ganz klar, dass der ganz weit unten landet, weil, was weiß ich, irgendwie, der hat nur dreckige Klos und davon hat er auch nur ein einziges und das gibt es auch nur von 15 bis 16 Uhr. Also, der komplette Report ist natürlich downloadbar, wir werden das verlinken. Ich habe jetzt die Webseite nicht im Kopf. Er ist englischsprachig, aber da kann man sich den kompletten Report runterladen und im Detail wahrscheinlich nochmal angucken. Wir wissen nur eins. In Bremen wird man sehr unzufrieden den Bahnhof verlassen, okay. Wenn es nach dieser Wertung geht. Und im Berliner Hauptbahnhof werdet ihr glücklich und strahlend von Richtung Zürich fahren und dann werdet ihr die Welt nicht mehr verstehen. So ist es. Weil in Zürich scheint euch die Sonne aus dem Arsch. Genau. Yes. Ja. Ein Beitrag der Deutschen Bahn. Kontonummer schicken wir per Mail rüber. War es jetzt eigentlich Werbung für oder gegen die Bahn? Eigentlich hat es mit der Bahn gar nichts zu tun, ne? Wir haben jetzt eigentlich nur Bahnhöfe fertig gemacht. Sind halt dabei, ja, genau. Genau. Jungs, ich fände es toll, wenn wir jetzt schon unsere kleine Pause einlegen könnten, dass wir die Kontaktmöglichkeiten vorlesen. Genau, dann kann ich nämlich mal schön die Keramik benetzen gehen. Dann tu das mal, Marc. In der Zwischenzeit lese ich für euch die Kontaktmöglichkeiten vor. Bis gleich. Das Wetter. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, es wurde alles geklärt in der Pause, was zu klären war. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Marc, auch zur zweiten Hälfte. So, jetzt, wo du so pünktlich da bist und wir hatten ja eine Redaktionssitzung, du und ich, Stefan, ja. War ja entschuldigt und wir haben uns für ein ganz interessantes Thema entschieden, das euch mit Sicherheit alle betrifft und vielleicht ein bisschen zu Verwirrung gesorgt hat in den letzten Wochen und Monaten. Wir schaffen Klarheit beim Thema Bezahlen im In- und Ausland mit der Karte. Aha. Und speziell geht es um das Thema EC-Karte. Das ist ja das, wie wir es so allgemein hin kennen. Und Marc, wo war denn das Problem? Ja, das sage ich dir. Gestoßen? Also ein bisschen was habe ich ja mitgekriegt, aber ich habe es nicht komplett durchdrungen und toll, dass du mir und uns da helfen willst. Also was ich mitgekriegt hatte, war das, was wir so gemeinhin als EC-Karte kennen, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist dann eben nur so ein volkstümlicher Name, aber eigentlich ist das wohl eine Girocard. So, und bei dieser Girocard, da ist jetzt wohl ein bestimmter Dienst weggefallen und deswegen kann man die wohl nicht mehr im Ausland benutzen. Also da, soweit mein Wissensstand. Und deswegen ist es so, weil ich habe nämlich beobachtet, dass mein Stiefvater, der hat sich ein neues Konto eröffnet, also er musste ein neues Konto aufmachen und dann haben sie ihm die ganz normale Girokarte, also die EC-Karte haben sie ihm gegeben, also die Servicekarte von dem Kreditinstitut und darüber hinaus dann nochmal eine Debitkarte. Und ich denke so, ne Moment, eine Debitkarte, eine EC-Karte ist ja eine Debitkarte. Debit heißt einfach nicht Kredit. Man kennt normalerweise die EC-Karte und die Kreditkarte. Kredit heißt eben, okay, da bezahle ich erst später. Und das andere, die EC-Karte, ist eine Debitkarte, sprich, da wird sofort dein Konto belastet. Also warum brauche ich jetzt zwei Debitkarten? Und meine Information war, na, die eine, die klassische Girocard, was wir als EC-Karte kennen, ist eben nur noch für Deutschland und fürs Ausland brauchst du eine spezielle Debitkarte. Aber die Frage ist, stimmt das alles so? René weiß mehr. Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Nein, vielleicht ein paar Hintergründe, weil es tatsächlich sehr, sehr verwirrend ist. Und zwar, vielleicht macht es das ganze Thema macht es vielleicht leichter, wenn wir gar nicht in Karten. Welche Bank betraf das? Das würde mich vorher noch interessieren. Weißt du das? In dem konkreten Fall ging es um die Commerzbank. Ja, okay, gut. Ja, weil die Bank spielt gleich auch noch eine Rolle. Aha. Also, prinzipiell ist es erstmal so, denkt mal nicht in Banken, sondern in Zahlsystemen. Ne? Also wir reden jetzt über Zahlsysteme, also sowas wie PayPal zum Beispiel. Ja? Aber wir bleiben jetzt bei dem Alten, was wir von früher kennen. Unsere EC-Karte, die jetzt, wie Marc schon gesagt hat, Girocard heißt. Und ihr könnt das gern jetzt auf eurer eigenen Karte überprüfen. Da müsste das sogenannte Girocard-Symbol sein. Das heißt, eure Karte ist dann fähig, das Bezahlsystem Girocard zu benutzen, was so der Standard ist, wenn man irgendwie bezahlen will in Deutschland. Also die Karten, die Bank ausgibt, ist in der Regel eine Girocard. So, und jetzt hieß es vor kurzem, und das hat so ein bisschen Panik ausgelöst, oder na, Panik vielleicht nicht, aber so ein bisschen Verwunderung. Maestro hört auf. So, jeder kennt dieses Maestro-Zeichen, die zwei Kreise, die ineinander greifen. Habt ihr vielleicht genau, ein roter gesehen? Und ein blauer, aber wofür steht Maestro? Richtig, jetzt kommt's. Maestro, wir sortieren uns jetzt erstmal, ist auch ein Zahlungsdienst. Ich erkläre gleich, warum wir Girocard und Maestro auf einer Karte haben. Ich will noch einen zweiten Zahlungsanbieter mit reinbringen, und zwar WePay, also V-Pay, V-Pay. Jetzt haben wir alle drei beisammen, die wir brauchen. Girocard ist ein Zahlungsdienst in Deutschland. Wenn ich im Ausland bezahlen will, kann ich mir meine Girokarte sonst wohin stecken, die wird nämlich im Ausland nicht akzeptiert. Jetzt kommt ein Anbieter namens Mastercard ins Rennen und sagt, weißt du was, ich habe hier einen Zahlungsdienst, der heißt Maestro. Liebe Bank, wenn ihr wollt, machen wir so zusammen und dann könnt ihr Maestro auf euren Karten benutzen. Wenn derjenige euer Kunde im Ausland ist, dann läuft das automatisch über uns, über Mastercard, über den Zahlungsdienst Maestro. Jetzt sagt Visa, das ist auch ein Kartenanbieter, sagt, wir haben sowas auch. Bei uns heißt es WePay. Wollt ihr nicht mit uns dealen? Und dann sagt vielleicht eine andere Bank, klingt besser, wir nehmen euch. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Maestro kennen viele von euch sicherlich allein deswegen, weil es viel, viel verbreiteter ist und weltweit funktioniert. WePay nicht. So, jetzt wird es kompliziert. Kompliziert. Ja, Marc? Erste Zwischenfrage. Also das ja, mit Maestro hat in der Vergangenheit doch wunderbar funktioniert. War weit verbreitet, also gerade hier in Deutschland. Irgendwie hat es jede Bank gefühlt irgendwie unterstützt. Die Frage ist, warum ist man davon jetzt irgendwie weggekommen? Hat sich der Dienst geändert oder aber ist da jetzt mit Visa eine neue starke Konkurrenz gekommen? Jetzt wird es sehr krass. Stefan, hörst du zu? Ich möchte das nämlich nicht zweimal erzählen. Stefan ist nämlich gerade verschwunden. Wir sehen, ich glaube, der ist dein, kotzen gegangen. Rustikal eingredient. Stefan guckt jetzt alle seine Zahlungskarten durch. Ja, und dann geht er kotzen. Oh Gott, meine Konten sind alle so leer. Stefan, wir haben extra auf dich gewartet, weil jetzt wird nämlich interessant. Ja. Der Marc hat ja gerade gefragt, warum jetzt Maestro nicht mehr ein Thema ist. Und das ist ganz einfach. Bereits im Jahre 2021 hat Mastercard gesagt, wir werden Maestro einstellen. Das hat heutzutage keinen Sinn mehr in dieser digitalen Welt. Und ihr dürft aber noch bis 2023 Karten mit diesem Service ausgeben, liebe Banken. Und der Dienst läuft dann nochmal 4 Jahre. Das bedeutet jetzt erstmal ganz klar, wenn ihr eine Maestro-Card habt bis 2027, funktioniert das alles noch im Ausland, bezahlen, alles safe, alles sicher, nichts Schlimmes. Jetzt fragt man sich, achso, und jetzt kam auf einmal Visa um die Ecke oder ich weiß nicht, ob das schon Gesetz ist. Ja, was hast du da für ein Symbol drauf, Stefan? Maestro, genau, der Maestro. Klassiker. Und Girocard. Jetzt kam, also ich, wie gesagt, das ist, bin mir nicht ganz sicher, ob WePay jetzt nachgezogen hat und auch gesagt haben, sie hören damit auf, aber ich glaube, die Ankündigung ist raus gewesen. Genau, ja, so genau. Steht sie ja auch, ja. So, jetzt fragt man sich, hä, warum hören die damit auf? Wegen der digitalen Welt, alles nicht mehr fein? Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, Maestro und WePay sind ja nur Zahlungsdienste. Das heißt, da wird eine Leistung nur weiterverkauft. Da hat jetzt wahrscheinlich Mastercard und VisaCard nur so über die Banken was davon. Ist doch viel geiler, wenn die ihre eigenen Karten verkaufen. Sagen sie offiziell nicht. Ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, dass das vielleicht der Grund sein könnte, weil natürlich guckt man immer nach finanziellem Wachstum. Und wenn jetzt jeder sich eine Mastercard noch zusätzlich besorgen muss, könnt ihr euch ja vorstellen, dass die nicht umsonst sein wird. So. Also, aus dubiosen Gründen verschwinden also diese Zahlungsdienstanbieter und wir stehen erstmal da und überlegen, wie zahlen wir denn zukünftig im Ausland? Jetzt muss ich noch ganz kurz was zu den Postbankkunden sagen, weil da passierte was völlig Abgefahrenes. Aha. Die Postbank hat, ich glaube, 2022 auf einmal angefangen. Die hat nämlich WePay-Karten. Und die haben 2022 angefangen, alle ihre EC-Karten auszutauschen. Und da war auf einmal das Maestro-Logo drauf, obwohl ja ein Jahr zuvor angekündigt wird, dass Maestro dicht macht. Und jetzt fragt man sich, warum gehen die von WePay weg auf einen Dienst, der schon, WePay hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht gesagt, dass sie aufhören. aber Maestro hat das gesagt, warum gehen die zurück auf Maestro, der doch auslaufen soll in 2027? Und ich glaube, ich habe die Lösung herausgefunden. Die Postbank ist zur Deutschen Bank gewechselt. Und jetzt ratet mal, mit wem die Postbank einen Exklusivvertrag hat. Mit Mastercard. Hm. Das bedeutet, wenn die Postbank zur Deutschen Bank gehört, dann können die natürlich nicht von der Konkurrenz den Dienst anbieten. Das heißt, die wurden jetzt erstmal völlig unabhängig von sämtlichen Abschaltungen irgendwelcher Dienste auf den Vertragsstandard Maestro gebracht. Und ich glaube, die bewerben heute noch auf ihrer Webseite, dass sie Maestro als Zahlungsdienst haben, der ja weltweit anerkannt ist. Dass das aber 2027 kein Thema mehr ist, darüber sprechen sie jetzt im Moment nicht. Und ich glaube, da wird man auch noch ein bisschen warten. So, jetzt ist die Frage, und jetzt sind wir nämlich bei deinem Schwiegervater. Jetzt ist die, nee, Stiefvater, keine Ahnung, bei deinem. Ja, ja, Stiefvater. Bei deinem Fall, Stiefvater, genau. Jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt, wenn VPay und Maestro wegfallen und ich mit der Girocard nur in Deutschland bezahlen kann? Genau. Ja, und da hat dein Stiefvater genau einen Fall erwischt, der sehr wahrscheinlich ist, und zwar diese Ausgabe einer zweiten Karte, und zwar einer Debitkarte. Und die Debitkarte ist eine Mastercard oder eine Visa-Card. Das wäre doch eine Kreditkarte, oder? Jetzt geht es ja um Debitkarte. Genau, sehr gut. Also, dann machen wir dann so Thema das mal. Eine Girocard ist eine sofortige Abbuchung von deinem Konto. Eine Debitcard, hast du gesagt, die macht genau dasselbe. Die macht genau dasselbe im Prinzip. Eine Kreditkarte, und da ist der große Unterschied, hat einen vorgesteckten finanziellen Rahmen, weil du einen Kredit hast und quasi diesen Kredit mittels deiner Karte bezahlst. Ist ja so Finanzblabla für uns als normale Anwender, macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Wir wollen einfach nur wissen, was kostet es am Ende des Monats. Genau. Hm. Und wie gesagt, eine Lösung, die jetzt 2027 dann kommen wird, also hoffentlich machen sich die Banken schon früher Gedanken, wird die Ausgabe einer gesonderten Auslandszahlkarte sein, mit der du dann im Ausland bezahlen kannst, weil du wirst mit deiner Girocard definitiv nicht im Ausland bezahlen können. Punkt, aus, Ende. Was für ein Blödsinn. Ja, klingt nicht so modern, aber ey, ganz ehrlich, wir haben PayPal und so. Vielleicht gibt das ja diesen Diensten ein bisschen Wind unter die Flügel. Man kann es nur hoffen. Man kann das ganze System aushebeln, indem man quasi nur noch über Kreditkarten alles macht und die Kreditkarte damit seinen elektronischen Geräten verbindet. Und damit kann ich dann im In- und Ausland bezahlen und an immer mehr Stellen. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg, ja. Das Problem, glaube ich, dabei ist aber, dass da immer Gebühren anfallen und eigentlich die Händler und Dienstleister alle darüber gar nicht so glücklich sind, wenn man da mit seiner Uhr, seinem Handy oder mit der Kreditkarte kommt, weil sie da, wie gesagt, immer Gebühren für bezahlen müssen. René, weißt du da mehr drüber? Nee, ich weiß nur, dass anders als man denkt, also man denkt ja, die EC-Karte funktioniert überall, aber tatsächlich ist es so, diese ganzen die ganzen Händler haben sich einfach an dieses Girocard-System quasi angeschlossen. Deswegen nehmen wir das so als selbstverständlich hin. Ja. Und Leute, die vielleicht in der Vergangenheit schon mit WePay zu tun haben, haben vielleicht festgestellt, dass sie in bestimmten Ländern halt nicht bezahlen konnten, weil WePay dort als Dienst gar nicht existiert. Genau. Weil WePay ist tatsächlich nicht so verbreitet. Ich glaube, es war mehr so ein europäisches Ding. Genau, jetzt ist ja die Frage, wie geht es dann weiter? Also die Debitkarte, wie gesagt, die gesonderte, das wäre jetzt ein Weg. Dann wäre ein anderer Weg das sogenannte Co-Badging. Das ist das, was heute ja schon der Fall ist. Wir haben ja ein Badge auf unserer Karte drauf, und zwar das WePay oder Maestro Badge. Das gibt es ja zukünftig nicht, aber man könnte das ja auf den Debit-Dienst ausweiten, und dann würde auf der Karte zusätzlich Debit-Card stehen und natürlich auch das Logo des entsprechenden Anbieters, Visa oder Mastercard. Und dann müsste man aber auch eine zusätzliche Kartennummer haben. Da hättest du quasi zwei Karten in einer. Und dann müsstest du auch noch diesen CVV, also CVV-Code, diese Prüfziffer haben, also wie man es von der klassischen Kreditkarte nennt. Wie gesagt, alles mal sehen. Weiß ich nicht, ob das so kommt. Ne? Ist das also noch nicht ausgegoren? Nee, also nach meinem Kenntnisstand gibt es da noch keine Lösung, aber ich habe mich auch nur im Internet informiert, und ich muss sagen, es ist ein ganz schönes Gehangel, da überhaupt diese Information rauszubekommen, weil die Banken reden halt nur Marketing-Sprech, und die werden einen also allein was dahinter steckt, ne, was ich glaube, was ich jetzt die letzten 5 Minuten erzählt habe, das war mir selber vor einer Woche auch noch nicht bewusst. Genau. Das heißt erstmal, ihr könnt euch bis 2027 zurücklehnen und entspannen. Genau. Es bleibt alles beim Alten. Erstmal. Ja. Und in Vorbereitung auf die Sendung habe ich natürlich auch eine Umfrage unter Freunden gemacht, die jetzt auch im Ausland waren. Ich war ja neulich auch im Ausland vor wenigen Monaten und konnte da auch überhaupt keine Probleme feststellen. Einzig die Kontaktlos-Funktion hat in einigen Ländern nicht richtig funktioniert. Aber ansonsten kann man die EC-Karte mit dem Maestro-Logo wunderbar einsetzen. Also, das wird, wie gesagt, auch noch so bleiben. Also diese Garantie ist da bis 2027. Ich finde nur interessant, wie weit die denken. Du musst dir vorstellen, 2021 geben die öffentlich bekannt, dass Maestro eingestellt wird. Mhm. Und bis 2027 läuft der Dienst aber noch. Und jetzt überleg mal, die haben sich ja nicht am letzten Tag in 2020 die Gedanken dazu gemacht. Die werden selbst an dem Thema schon ein bis zwei Jahre geplant haben. Mhm. Und das ist dann schon interessant, was da eigentlich für Maschinen im Hintergrund ablaufen und auch für Überlegungen, die unseren Horizont bei weitem sprengen. Ja. Und wahrscheinlich ist es bei manchen Sachen auch besser, dass wir es nicht wissen, weil wir dann erst wüssten, wie wir eigentlich, jetzt mache ich voll die Verschwörungstheorie auf, aber wie wir eigentlich an der Nase herumgeführt werden, wir unwissen. Ja. Also die Frage ist ja, wenn man jetzt im Ausland ist, braucht man da zwingende Bargeld oder kriegt man das heute hin, alles irgendwie elektronisch? Er kommt aufs Land an, also Geldumtausch ist halt auch sowas, so altmodisch und so aufwendig und mit Gebühren verbunden und also wie, so scheiße, wie manche Leute den Euro finden mögen, ich finde schon nicht schlecht, dass ich kein Geld umtauschen muss, wenn ich mich hier in Europa bewege. Absolut. Und es gibt ja auch alternative Zahlungsdienste, zum Beispiel PayPal kannst du ja im Ausland auch nutzen. Absolut. Ne? Ja, also Bitcoins. Deswegen. Also und krass fand ich, ich habe heute eine Story gehört aus Spanien. Da sollen wohl selbst die Obdachlosen ein Kartenlesegerät haben. Echt? Fand ich Hammer, ja. Das klingt sehr dubios, ja. Ja. Das klingt nach einer Ente. Kannst ja da macht jemand Witze auf den Schultern, auf dem Rücken dieser armen Leute. Kam für mich sehr glaubwürdig rüber. Was soll denn ein Obdachloser mit einem Kartenlesegerät, das eine Karte hat? Spenden entgegennehmen. Spenden. Ja, lass uns das nicht ausbreiten. Kartenlesegerät, ja sicher. Stefan, wo lebst du denn? Ja. Gut, aber haben wir das Bankthema damit erstmal so grob, ich glaube, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben wir auf jeden Fall? Ja. Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das. Das war natürlich nur ein Zitat von Loriot, aber es soll heißen, wir bleiben bei dem Thema, liebe Freunde, nämlich noch am Ball, weil das letzte Wörtchen ist da noch nicht gesprochen. Seit Jahren wird da dran rumgedoktert und die Kreditinstitute wissen offensichtlich selber noch nicht so genau, in welche Richtung sie da gehen wollen. Zumindest erzählen sie uns noch nichts davon. Ja, genau. Aber nee, ich kann mir vorstellen, die machen Schritt um Schritt und korrigieren ihre Marschrichtung, je nachdem, wo der meiste Profit sich rausholen lässt. Ja. Die haben es, glaube ich, gar nicht so eilig damit. Ja, dann, wenn wir mit dem Thema durch sind, was denn mit Feedback? Sollen wir kurz noch Feedback einschieben? Haben wir Feedback bekommen? Das wäre ja super. Ja, es gibt Feedback und zwar direkt aus dem Ausland. Aha. Oh. Ja, aus dem österreichischen Ausland habe ich ein sehr positives Feedback bekommen. Dort haben wir eine Hörerin, die hat uns in der Vergangenheit nur sehr sporadisch gehört. Aber jetzt hat sie sich mal die Mühe gemacht und mal tatsächlich ein bisschen systematisch von hinten nach vorne, also wie man es eben so macht, erst die neuesten und dann gegebenenfalls die älteren Ausgaben, hat sie gehört und lasst ausrichten, dass sie uns da sehr zugetan ist. Das ist voll ihr Ding. Also ein durchweg positives Feedback. Das möchte ich an der Stelle gerne weitergeben und mich bedanken in Richtung Österreich. Sie haben natürlich einen Namen. Darf man den auch nennen? Oder hat sie einen Namen, wie wir sie hier nennen dürfen? Ich möchte mich gerne namentlich bei ihr bedanken. Ja. Warte mal, wie machen wir das? Ein typisch österreichischer Name, bitte. Ja. Sissi. Sissi. Die Kaiser. Nein. Egal. Erstmal vielen Dank nochmal für dieses Feedback, für die Mühe, die mit diesem Feedback verbunden war und natürlich ja, auch für den Lohn, der uns natürlich am wichtigsten ist, nämlich der indirekte Applaus, der damit verbunden ist. Dankeschön. Deswegen machen wir das hier. Das ist der Grund, warum wir jeden Tag aufstehen. Genau. Uns geht es überhaupt nicht darum, die Zeit tot zu schlagen. Wir machen Nein. das nur für den virtuellen Applaus, den ihr uns spendet. Wenn das was genau. bringen würde, wollte ich ja auch Hampelmann machen. Hauptsache, irgendjemand findet gut. An dieser Stelle auch vielen Dank an Holger. Ah. Holger hat nämlich Feedback gegeben. Holger gibt ja regelmäßig Feedback. Und also wir lieben den jetzt nicht mehr als euch, aber schon ein bisschen vielleicht. So, Holger. Holger schrieb, hi, ich höre gerade euren Podcast. Das Ei, also das, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, ist vielleicht ein Eye-Range oder Eye-Range. Das ist ein Maskottchen, glaubt er, und zwar von einer japanischen Fast-Food-Kette. Das und stimmt. Ich habe diesen Faden in die Hand genommen und das Thema weiter recherchiert. Es handelt sich um Gudetama. Ich habe übrigens heute die Packung dabei. Ah ja, und zwar ist das ein auf den was ist eine Comicfigur, die in der Gestalt eines Eigelbs, ja genau, von einer japanischen Großhandelsmarke und zwar namens Sanrio auf den Markt gebracht wurde. Namens und, wie? Gudetama. Achso, die Großhandelsmarke heißt Sanrio. Ja, okay. Genau, und der Name steht für Langeweile und Antriebslosigkeit. Ja. Und der zweite Teil des Namens leitet sich ab von Ei, also eigentlich bedeutet das gelangweiltes Ei. Und die Firma Sanrio ist übrigens bekannt für Hello Kitty. Ah, ja, daher die Ähnlichkeit. Ich krieg's gerade nicht hin. Vorführeffekt. Also irgendwie wurde, also es wurde wohl ein Wettbewerb ausgerufen und Gudetama kam dabei auf Platz 2. Auf Platz 1 landete Kirimichan, ein fröhliches Lachsfilet. Ja, und beide Figuren gibt es in verschiedenster Form auf dem Markt. Ihr wisst, die Japaner sind immer ein bisschen anders. Definitiv. Kreativ. Nein, sie sind auch nicht kreativer als wir, aber die denken halt in völlig andere Bahnen. Also wie man auf die Idee kommen kann, einen Eidotter irgendwie zu personifizieren oder besser gesagt so comic-mäßig als Person irgendwie auszuarbeiten. Ich habe das ja gerade gesehen auf dem einen Karton, da waren zwei Essstäbchen drauf. Und genau, ja, da sieht man es. Und Gudetama ist da irgendwie am Hals festgehalten von den Essstäbchen. Also das würde hierzulande nicht funktionieren. Vielleicht nur abschließend, ich rezitiere aus dem Wikipedia-Artikel mal ganz kurz zu Ende. Die Charistika, Gudetama zeichnet menschliche Eigenschaften aus, die den Leistungsdruck in der japanischen Gesellschaft entgegenstehen. Und zwar müde, melancholisch, faul, energielos. Ja, Stefan, jetzt kannst du überlegen, warum du sowas geschenkt bekommst. Wie gesagt, ich sage nur Schrottwichteln. Ne? Achso, okay, du hast es gar nicht persönlich bekommen, dann ist ja alles gut. Genau, aber ich werde es der netten Dame, Anja habe ich ja schon gesagt, aus München oder bei München, werde ich das gerne weiterschicken. Vielleicht weiß ich es noch gar nicht. Was ist, also danke, Holger, für dieses aufschlussreiche Feedback, was uns in die richtige Richtung gestoßen hat. Und übrigens gleich noch eine Kritik damit verbunden, indirekt. Was? Ja, er dachte eigentlich, dass wir ein Foto auf Insta veröffentlichen. Das ist nicht passiert. Das haben wir angekündigt und haben es nicht getan. Und deswegen tun wir das jetzt. Soll ich es mal in die Kamera halten und du machst einen Screenshot? Nein, wir machen das richtig professionell im Studio nachher alles. Okay. Das heißt, das gelangweilte Ei wird es dann demnächst auf unserem Insta-Kanal geben. Stefan hat ja schon die Kontaktmöglichkeiten genannt. Da so wurde auch der Instagram-Kanal erwähnt. Ja. So, und ach so, er hat dann auch noch, wir hatten das Thema Internetverbindung. Wir kribbeln ja hier mit einer 100er Leitung. Marc ist sogar 50 mit einer 50er Leitung. Wie viel günstig Euro hat es kosten ihm die 50 Mbit? Und der Holger hatte uns berichtet, dass er eine 1 Gigabyte Leitung für ca. 40, 50 Euro. Das heißt Gigabit und das sind 1000 Megabit. Habe ich, ich habe Gigabyte gesagt, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, Mathematik. Gigabit. Bei Vodafone, könnt ihr mal gucken, vielleicht gibt es bei Viag Intercom, E Plus oder Mannesmann Mobilfunk auch eine solche günstige Internetleitung. Ja. Genau. Danke für das Feedback. Und dann auch im Zuge des Feedbacks noch ganz dicken Dank an Ben. Mit denen habe ich ein ausführliches Gespräch geführt. Ein Feedback-Gespräch. Ein Feedback-Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes. Das war sehr, sehr wertvoll. Und ich kann nur sagen, wir machen eigentlich alles falsch, was man falsch macht. Nein, nein. Also er hat sich sehr positiv geäußert. An dieser Stelle auch danke nochmal an Ben. Einer der wenigen Zuhörer von uns, die von unseren Stimmen in den Schlaf getrieben werden. Ui. Also falls ihr jemanden kennt, der Schlafstörungen hat, wir sind auf Krankenkassenkosten natürlich auch in solchen Fällen gern zur Hilfe. Uns kann man jetzt von der Steuer absetzen. Naja. Nein, nicht ganz. Ja. Wir werden von der Krankenkasse unterstützt demnächst. Wir werden da mal ein paar Gespräche führen. Ja, auch ohne E-Rezept könnt ihr uns hören. Genau, und bei uns gibt es ja bekanntlich auch Erektionen zum Frühstück, aber das war Folge XYZ. Stefan wird es in den Shownotes verlinken. Sehr gerne. Genau, wichtige Folge. Die hat einigen männlichen Zuhörern sehr geholfen. Ja. Glaube ich. So, der liebe René hat soeben seine Brille abgesetzt und das ist immer ein Zeichen. Was? Das ist ein Zeichen? Ja. Dann setzt sie sich schnell wieder auf. Oh Gott. Ich brauche die jetzt bestimmt, oder? Ja, wie habe ich vorhin gesagt, im Prinzip fehlt jetzt nur noch so ein Aktenkoffer und dann könntest du locker ein Pornodarsteller sein. Also, habe ich mir sagen lassen, dass sie so aussieht. Nee, das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach nur fragen, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Genau. Und schon geht's los. Ja. Die Geschichte können wir übrigens gern mal, viele fragen sich bestimmt, ihr kennt den Spruch garantiert, wo dieser Spruch herkommt. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Cliffhanger. Für die nächste Folge. Nee, für Folge 271. Ah. Da werden wir diese Story auflösen. Da braucht ihr nicht recherchieren. Können wir euch aus erster Hand berichten. Das sollte dann 2028 soweit sein. Ja. Noch dreimal schlafen. warte, wir müssen kurz durch die Liste gehen. Ja. Sind schon recht gut. Machen wir denn noch was? Warum ist eigentlich keine Uhr mehr eingeblendet hier nach der Pause? Ja, das freut mich eigentlich auch. Ich bin völlig zeitlos gerade. Das ist typisch, ne? Man organisiert hier, man reißt sich den Arsch auf und keiner sagt was. Und zum Schluss kommt dann hier die subtile Kritik. Ey, wo ist denn die Uhr? Läuft die denn überhaupt noch? Alter, wo ist die Uhr? Ja, die läuft schon die ganze Zeit. Marc, hast du, während Stefan die Uhr sucht, hast du denn irgendeinen Filmtipp oder irgendwas noch parat? Ja, jede Menge, ehrlich gesagt. Da kommt einen, kannst du geben. China ja nicht so gut ging, haben wir jetzt in die letzten Abende ganz konsequent irgendwie vor dem Fernseher verbracht. Und Netflix und Disney Plus und wie sie alle heißen, ja, quasi leer gebinged. Da könnte ich euch was ans Herz legen. Und zwar gibt es auf Disney Plus einen Science-Fiction-Knaller namens The Creator. Da geht es um die alte Geschichte, die Menschheit und künstliche Intelligenz, die wir selbst hervorgebracht haben. Da kommt es dann in dieser qua dystopischen Zukunftsvision, kommt das dann zu Reibereien. Diesen Film würde ich euch ganz gerne ans Herz legen, weil ich gelesen habe, der ist sehr preiswert produziert worden. Das sieht man dem aber überhaupt nicht an. Also wirklich, es ist ein Actionknaller erster Kajüte. Es ist wirklich richtig toll gemacht. Und ehrlich gesagt, ich fand die Story fand ich irgendwie auch sehr nett. Gibt es da Fragen zu? Hat einer von euch den gesehen? Nein. Also worum geht es da? Um Menschen? Künstliche Intelligenz. Um KI. Menschen und die KI, die die Menschen hervorgebracht haben. Die KI lehnt sich dann, so heißt es, gegen die Menschen auf. Und die Menschen versucht jetzt gegen die vorzugehen. Interessanterweise nicht die gesamte Menschheit, sondern es gibt da zwei Strömungen. Das ist auf der einen Seite quasi die amerikanisch geprägte westliche Welt, die versucht, diese KI jetzt wieder auszurotten. Und der Rest der Welt kommt aber mit der KI wunderbar klar und versucht, die eher noch zu fördern und technologisch weiter voranzubringen. Und das Ganze kulminiert quasi in so einem Endkampf. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Ist das, findest du, dass das schon ein mögliches reales Szenario sein könnte? Ja. Oder ist das zu sehr Science Fiction? Nein. Ah ja. Schön. Das ist mehr Science als Fiction. Das ist schon alles. Also natürlich in der entsprechenden Ausprägung. Würde ich sagen, da gibt es schon viele Sachen in dem Film, die gibt es so in der Form noch nicht. Ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, wir bewegen uns in diese Richtung. Naja, das ist doch gut. Sowas ist immer gut, vorher zu wissen vor allen anderen. Da seid ihr vorbereitet. Finde ich genau, gut. Auf Disney Plus, The Creator. The Creator, alles klar. Aus dem Jahre? Bitte? Aus dem Jahre, weil ich habe festgestellt, als ich jetzt mal meine Watchlist neu durchgegangen bin, dass Jahr eine Rolle spielt, weil Namen, Filmnamen doppeln sich irgendwann. Gut, ja. Ihr werdet es finden. Nee, ich hätte passend dazu einen Buchtipp. Ich habe gleich auch noch einen Filmtipp, aber ich will erstmal einen Buchtipp nachschieben, und zwar eine kurze Geschichte der Menschheit. Hm. Ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch ein paar Seiten vor mir, aber ich kann nur sagen, die Entstehungsgeschichte der Menschheit bis in die Jetztzeit zusammengefasst auf 400, 500 Seiten. Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich euch unbedingt empfehlen. Gibt es bei gebraucht schon ab 6 Euro, ansonsten Bibliotheken oder niegelnagelneu bei dem Buchgeschäft eurer Wahl. Und wenn ihr dann eh schon beim Kaufen, Holen oder sonst was seid, nehmt gleich noch den zweiten Teil mit, Homo Deus. Das ist dann, das geht jetzt in Richtung Film, von jetzt in die Neuzeit gedacht, aber auch schon mit den Entwicklungen, die sich so abzeichnen. Hat nicht so viel mit KI zu tun, sondern eher, wo es uns Menschen hintreibt. Zwei super, super Bücher. Also gehören mit zu den besten Büchern, die ich bisher, oder informativsten Büchern, die ich bisher gelesen habe. Kompakter kann man es eigentlich nicht haben. Absolute Leseempfehlung. Mhm. Vielen Dank. Jo. Stefan, Filmtipp. Filmtipp. Ich habe einen Doku-Tipp. Und zwar in der ZDF-Mediathek. Immer gut. Ja, immer gut. Haben nämlich ZDF-Auslandskorrespondenten in ihren Städten, wo sie, von denen sie berichten, haben sie sozusagen das Nachtleben dokumentiert. Und das Ganze heißt Megacities. Ja, habe ich gesehen. Genau, und da gibt es richtig coole coole Berichte von Megacities sozusagen. Und zwar zum Beispiel aus Chongqing heißt es. Das ist wohl die größte Stadt in China, soweit ich das rausgefunden habe. Das ist zum Beispiel eine der Folgen, Laos oder Mexiko, aus dem wurde auch berichtet. Und das kann man in der Mediathek sehen, es kam aber auch im ZDF schon als Ausstrahlung und sehr zu empfehlen, aus meiner Sicht. Ja, es sind nur 3 Teile, glaube ich, ne? Ich denke, es wird fortgesetzt. Ah ja. Hm. Ja. Also ich habe es auch gesehen, 3 Teile. War sehr interessant, zumal ich die erste Stadt gar nicht kannte. Mhm. Aber schöner Einblick. Ich musste erst gucken. Also Chongqing, ihr wisst ja, wie viele Einwohner hat Berlin ungefähr? 3,9. Richtig. Und Chongqing, Millionen? Ja. Und ja. Chongqing hat 32 Millionen Einwohner. Also das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Ist die größte Stadt. Auf gleicher Fläche. Das ist ja krass. Im Südwesten Chinas. Genau. Und die haben wahrscheinlich kein Wohnungsproblem. Nein, keine Ahnung. Warte, ich muss kurz den Nachbarn aus dem Bild schieben. Ja. Und was ich interessant fand, als ich das Wort Chongqing in die Shownotes schreiben wollte oder in unsere Notizen, hat der automatisch Hongkong draus gemacht. Und jetzt dachte ich, ist es vielleicht Hongkong? Aber es ist es ja nicht. Nee. Das ist kurios, ne? Hongkong, britische Kolonie, lange, lange, lange. Ja. So Chongqing ist die größte Stadt der Welt. Echt, wirklich? Seht ihr, da lernt man noch was dazu. Ja, 32 Millionen Einwohner. Also völlig unerwartet. Wo liegt denn Chongqing? Jetzt im Südwesten Chinas. Warum haben wir von der größten Stadt der Welt noch nichts gehört? Das weiß ich nicht. Also warum habt ihr noch nichts von der größten Stadt der Welt gehört, ihr beiden? Jetzt, ich wollte es in Maps suchen, ich weiß ja nicht mal, wie man schreibt. Vergiss es einfach. Du musst einfach nur in unsere Notizen gucken. Ja. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil ich habe nämlich auch noch einen Bewegtbild-Tipp. Hau schnell raus. Kostenlos auf YouTube. Der YouTuber Hands of Blood. Kleinen Zusatz. Sucht nach Hands of Blood, also die Hände des Blutes, in Verbindung mit Kurt Krömer. Hands of Blood ist ein YouTuber, der Simulationsspiele spielt, wie zum Beispiel den Fliegensimulator. Ja, es gibt einen Simulator, in dem man eine Fliege ist und durch ein Restaurant fliegt. Den Rattensimulator, sämtliche Polizeisimulatoren und keine Ahnung, alles, was U-Bahn-Simulator hat er alles gespielt. Geil. Und mit Kurt Krömer steigt er zusammen in einen LKW und sie spielen einen LKW-Simulator. Höchstgradig unterhaltenswert. Und für die Nicht-Berliner unter euch, die mit Kurt Krömer nichts anfangen können, was mich sehr wundern würde, gibt es eine Folge mit Helge Schneider und auch da LKW-Simulator. Wunderbar, wunderbares Bewegtbildmaterial. Ja, unbedingt cool. Angucken. Unbedingt angucken. Das ist ein schöner Tipp. Das werde ich auf jeden Fall tun. Das musst du tun, Stefan. Ja. Als Simulationsfan. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Also Hands of Blood, wenn ihr das mit Krömer gut findet, dann gebt euch ein, zwei Folgen von anderen Sachen von ihm. Vielleicht bleibt ihr ja auf ihm hängen. Hands of Blood, ein Cosplay-YouTuber, wie ich ihn nennen würde. Ja. Genau, also er spielt mit Verkleidung seine Videos. Also mich hat das nicht so gecatcht. Mir wurde auch von jüngeren Menschen, wurde der mir ans Herz gelegt und die waren sehr erstaunt, dass ich ihn nicht kannte. Da wurde eben so hervorgehoben, dass er mit Kostüm passend zu dem Spiel, was er spielt, davor sitzt. Hat mir jetzt nicht so weggerissen, aber die Folge mit Kurt Krömer war schon. Der ist erst sehr, 31 sehr Jahre, der Typ. Ja, Spandauer. Aus Spandau. Aus Spandau, also nicht aus Berlin, sondern aus Spandau, ja, aber eben. Kann man trotzdem mal gucken. Also aus Brandenburg eigentlich. Gebt dem Jungen mal eine Chance. Ja, natürlich. Habe ich mal erzählt, dass ich war auf einer Bustour, also auch als Berliner macht man ja Stadttouren und meine letzte jetzt am Ende des Jahres, da hatte der Führer, der Berlin-Guide zu berichten gewusst, dass er mit dem Taxi von Spandau nach Berlin fahren wollte, weil irgendwie der Zug nicht weiterfuhr und da sagte der Taxifahrer, ich fahre nicht nach Berlin, ich fahre bis vor die Grenze und dann nimmst du ein Taxi und dann fährst du den Rest selber. Hm. Ja, so ist es. Berlin und Spandau. Berliner wissen mehr. Gut. Schön. Ja, da haben wir euch doch ein bisschen Stoff für die Augen, für die Ohren, ja, und fürs Gehirn gegeben. Absolut. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt was fürs Herz. Ja, für die Lachmuskeln, Muskelaufbautraining. Lachmuskeltraining. Wir kommen zum Witzbattle. Witzbattle. Und lange Rede, kurzer Sinn. Marc, es ist dein Part zu beginnen, wie immer. Runde 1. Wer kennt das nicht? Eine Party, ist nicht viel los. Man schaltet um auf Smalltalk. Man stelle sich Folgendes vor. Sie sind die erste interessante Person, die ich heute hier getroffen habe. Oder haben Sie ja mehr Glück als ich? Was? Was? Okay. Am Bahnhof, Durchsage. Der ICE am Gleis 10 nach Hamburg Hauptbahnhof fährt um 8.48 Uhr. Für unsere Blondinen mit Digitaluhr. Brezel, Stuhl, Brezel. London ist immer ein Abstecher wert. Jack the Ripper, Tourist 1888. Ja. Mhm. Runde 2. Letztens, berichtete mir meine Bekannte, habe ich mich mal wieder mit einer meiner Freundinnen getroffen. Ich versprach meinem Mann, dass ich um Punkt 24 Uhr wieder zu Hause sein würde. Direkt zur Mitternacht, aber wie das so ist, zwischen Cocktails, Tanzen und Flirten vergaß ich die Zeit. Ich kam also erst um 3 Uhr morgens nach Hause und komplett betrunken. Als ich zur Tür hereinkam, fing gerade der Kuckuck in der Uhr an, dreimal Kuckuck zu rufen. Erschrocken stellte ich fest, dass der Kuckuck meinen Mann aufwecken könnte und er so mitbekäme, wie spät es denn nun eigentlich tatsächlich ist. Also fing ich an, 9 weitere Male Kuckuck zu rufen. zufrieden und stolz in meinem Zustand noch einen so guten Einfall gehabt zu haben, begab ich mich dann ins Schlafzimmer, legte mich ins Bett und war beruhigt dank meines schlauen Einfalls. Am nächsten Morgen beim Frühstück fragte mich mein Mann, wann ich denn wohl letzte Nacht zu Hause angekommen sei. Ich sagte unschuldig, um Mitternacht, genau wie ich es dir versprochen hatte, Schatzi. Er sagte nichts weiter und wirkte auch nicht weiter misstrauisch. Yes, dachte ich mir, gerettet. Aber dann meinte er plötzlich, ach übrigens, ich denke mit der Kuckucksuhr, da stimmt irgendwas nicht. Ach so, wie kommst du denn da drauf? Naja, gestern Nacht rief der Kuckuck dreimal Kuckuck, dann, ich kann es mir gar nicht erklären, schrie er auf einmal Scheiße und dann rief er noch viermal Kuckuck. Dann übergab er sich im Flur, rief noch dreimal Kuckuck, lachte sich kaputt, rief nochmal Kuckuck, rannte den Flur hinauf, trat dabei der Katze auf den Schwanz, stolperte über den Couchtisch, der unter seinem Gewicht zusammenbrach, legte sich schließlich auf meiner Seite zu mir ins Bett und begleitet von einem Furz, stöhnte er den letzten Kuckuck. Sehr schön. Gut, zwei Männer auf dem Bahnhof. Sagt der eine zum anderen, sag mal, wann kommt denn eigentlich die Bahn? Meint der andere, kann nicht mehr so lange dauern. Die Gleise liegen schon da. Der hätte auch von Stefan sein können. Richtig, Bahnwitze. Ja. Am frühen Morgen geht ein Mann auf die Jagd. Im Wald angekommen, fängt es an zu regnen, der Wind nimmt zu. Also entscheidet der Mann, umzukehren. Er kommt nach Hause, zieht sich aus und legt sich wieder zu seiner Frau ins Bett. Wie ist es denn draußen? Fragt seine Frau gähnend im Halbschlaf. Und er sagt, ach, kalt, es regnet. Und sie erwidert, ach, und mein Mann, der Idiot, der ist auf die Jagd gegangen. Kuckuck, Kuckuck. Ja. Herrlich. Herrlich. Erstmal noch ein kurzer und danach noch ein langer. Natürlich. Runde 3. Neulich beim Friseur. Wenn so ein ungepflegter Kerl hineinkommt, dann fragt der Friseur ganz gerne mal, was darf's denn sein? Haarschnitt oder Ölwechsel? Entschuldigen Sie, wo ist der Bahnhof? Entschuldigung angenommen, ich kann jetzt weitersuchen. Schön. Ja, der war gut. Und, was machen Sie beruflich? Na, ich bin Scharfschütze. Ach, Mensch, da trifft man bestimmt einige Menschen. Ja. Wollt ihr noch einen langen? Oder nicht? Natürlich, ich komme mal raus. Die langen sind immer gut. Ich bin mal zu faul, mir die durchzugehen. Ja. Okay. Bonusrunde. Ein junger Mann geht in die Stadt, geht zu einem großen Kaufhaus, um sich dort nach einem Job umzusehen. Ein Manager kommt und fragt ihn, haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen als Verkäufer? Na klar, also da, wo ich herkomme, da war ich eigentlich immer der Top-Verkäufer. Naja, sagt der Manager, findet ihn irgendwie, den selbstbewussten jungen Mann irgendwie ganz sympathisch, stellt ihn einfach ein. Der erste Arbeitstag kommt, aber er meistert ihn gut. Nach Ladenschluss kommt dann der Manager und sagt, na, wie war es heute? Wie viele Kunden hatten Sie? Nur ein. Was, nur ein? Naja, also unsere Verkäufer machen im Schnitt so 20 bis 30 Verkäufe pro Tag. Wie hoch war denn die Verkaufssumme bei Ihnen? 210.325,65 €. Was? Was haben Sie denn verkauft? Naja, zuerst habe ich dem Mann einen kleinen Angelhaken verkauft, dann einen mittelgroßen, dann verkaufte ich ihm einen noch größeren und schließlich noch eine neue Angelroute. Dann fragte ich, wo er denn eigentlich zum Angeln hin wollte und er sagte, naja, hoch an die Küste. Also sagte ich ihm, ja, dafür würde er wohl ein Boot brauchen. Also gingen wir rüber in die Bootsabteilung und dann verkaufte ich ihm da diese doppelmotorige Sea Wind. Er bezweifelte, dass sein alter Honda Civic dieses Boot wohl würde ziehen können. Also ging ich mit ihm noch schnell rüber in die Automobilabteilung und verkaufte ihm diesen Pajero mit Allradantrieb. Sie wollen ernsthaft sagen, ein Mann kam zu ihm, um einen Angelhaken zu kaufen und Sie haben ihm gleich mehrere Haken, eine neue Angelroute, ein Boot und dann noch einen Geländewagen verkauft? Naja, das war ein bisschen anders. Also er kam rein und wollte eigentlich eine Packung Tampons für seine Frau. Also sagte ich, also nun, wo ihr Wochenende sowieso im Arsch ist, können sie doch ebenso gut zum Angeln fahren. Ja, das ist eine halbe Geschichte. Ich sag so, manchmal lohnt sich das, die langen zu lesen. Ich habe nur einen kurzen parat. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Bahnhof? Haben Sie ein Auto? Nein. Ja, dann müssen Sie zu Fuß gehen. Macht Sinn. Ja. Ich installiere gerade nochmal Windows. Was soll ich denn da drücken? Am besten ganz fest die Daumen. Ja. Ja. Wenn das mal lustig wäre, Stefan. Ja. Gut. Marc, der Kurze. Ah, der Kurze. Alles klar. Warte. Also neulich habe ich meiner Tochter erzählt, dass ich einen Fuchs gesehen habe auf dem Weg zur Arbeit. Und da hat sie nur gefragt, und woher weißt du, dass der auf dem Weg zur Arbeit war? Blöd, was? Der ist so doof. René, hast du noch einen? Ja, die Polizei, die sucht am Hauptbahnhof jemanden, der Fahrräder klaut. Ich habe mich da jetzt einfach mal beworben. Sehr gut. Na komm, da habe ich auch noch einen heute mal ausnahmsweise. Aha. Steht ein Autofahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitung vor Gericht. Der Richter. So. Sie behaupten also, Sie seien nicht zu schnell gefahren. Wie wollen Sie das denn beweisen? Ach, ganz einfach. Ich war auf dem Weg zu meiner Schwiegermutter. Ja, Freispruch! Genau. Gut, das waren die Witze. Ja. Ich glaube, heute wurde Ria richtig gelacht. Und wenn aber ihr euch richtig beruhigt habt, hätte ich noch ein Zitat des Tages. Ja, gerne. Und zwar, Achtung, bereitet euch vor für was Tiefes. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Ja, das ist wahr. Gut, in diesem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder in alter Frische. Jawohl. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Ich bin raus. Macht's gut. Ja. Tschüssen. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft selbstredend schon. Bei mir läuft die Aufnahme auch mit einem CH hinten. Hallo. Oh, warte mal, das war ein bisschen fett. So. Guten Abend. Nutella. Das war ein bisschen fett, meinst du dein Armbrot? 1-1. Bin ich mit dem Pegel zufrieden? Ja, ich bin mit dem Pegel okay. Ich kann an meinem Pegel nichts ändern. Ja, ich ändere jetzt was an meinem Pegel. Mit Traubensaft. Vino Tinto, würde ich sagen. Tiefes Glas. Ich habe ein tiefes Glas. René hat irgendwas. Deswegen heißt der Podcast ja auch, irgendwas hat er doch immer. Aber ich glaube, ich bin gut drauf. Gute Laune ist ja auch immer ganz wichtig. Gut, Mädels, ich würde sagen, wir starteten. Den Erfinder des... von Amerika. Der hat doch Italien entdeckt. Genau. Der Lump. Er hat die Welt, hat sich nicht vorgestellt, dass die Welt so groß sein könnte, dass da irgendwas anderes als Indien kommt. Da siehst du, wenn du hintenrum segelst, lernst du auch mal ein paar Sachen kennen, die würdest du sonst vielleicht nicht unbedingt kennenlernen. Das ist das auch so ein Satz, der normalerweise nicht in dem kindgerechten Podcast gesagt wird. Genau, deswegen wollen wir ihn auch gar nicht vertiefen. Er hat tief gesagt. Marc hat nochmal abgehustet. Ich glaube, wir können starten, oder? Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal schnell abschüttel. Marc, du bist in Sicherheit. Wir können Arzt rufen, wenn was ist. Wir haben dich im Auge. So, jetzt wo er weg ist, mal unter 4 Augen. Wollen wir ihn muten und er merkt es gar nicht? Ja, das wäre lustig. Wir schreiben Apps für Mobiltelefone. Wir benutzen dafür ein Framework namens React. Ja, oder React Native im Speziellen. Und dieses ganze Zeug ist seit Jahren am Markt und es hat immer noch nicht die Version 1.0 erreicht. Semware, sage ich nur. Semantische Versionierung. Und Version 1.0 bedeutet, wir haben hier einen Stand erreicht, der den Produktiveinsatz ausdrücklich begünstigt, erlaubt. Also ist angeraten. Ich fange mal bei Version 1.0 an und in die 2.0 komme ich ja nur, wenn ich irgendwas riesig Großes an der Struktur verändere. Ja, Mit Breaking Changes. Alles klar, habe ich begriffen. Sind wir fertig mit dem Tech-Podcast? So viel zum Nerd Talk. Nächste Folge erklären wir euch, wie ihr eure Software am besten versioniert. Stellen ein paar Versionierungssysteme vor und natürlich Best Practices. Das und mehr nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir erklären euch dann auch, warum Windows 11 nach Windows 98 kommt. Richtig. Also, und dass es nicht dran. Windows 11 heißt, sondern Windows 11. Ja. Und jetzt geht es weiter mit irgendwas ist doch immer. Das ist cool. Ich habe extra mein Notizfenster vor dein Bild gelegt, damit ich dich nicht sehe. Warte, ich guck einfach dran vorbei. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier kommt unser Mann für Blumen und Gefühl. Was ist denn hier? Ja, danke Stefan und Halle und herzlich Hallöle von mir. Nee, einfach weiter los. Meine Begrüßung ist untergegangen. Haben wir es für die Autos? Stefan, was war los? Hat er wieder Faxen gemacht? Nee, ich habe keine Faxen gemacht. Wir sind raus. Sag ruhig, wir sind raus. Sprich für uns. Okay, alles klar. Wer schreibe ich mir auf? Wir sind raus. Gleich spontanes Feedback ist immer gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil das ist nachhaltig. Das klingt nach. Wurde heute im Podcast angeschissen. Genau. Niedergemacht. Ich bin mal so der emotionale Typ, Stefan. Und vor allem nach zwei Gläsern Rotwein. Und es gibt Spiegelei. Chuck Norris haut sich jeden Morgen zwei Pfannen in die Eier. Ich muss jetzt mit Tina noch mal eine Runde um Block. Mal eine Runde Gassi geführt werden. Tina, hast du einen neuen Hund oder was? Ja. Dann viel Spaß. Nachtspaziergang durch Neukölln, na, dann so viel Spaß. Erstmal wird die Aufnahme gestoppt. Ach stimmt, ja. Ach so. Gut, dass du sagst, ich hätte meinen Rechner fast runtergefallen. Die hätte ich bis morgen laufen lassen.